Ersten baue einen Altar aus Akazienholz. Er ist für das Verbrennen von Weihrauch da. Zweiter, der Altar ist viereckig. Er ist 50 cm lang und 50 cm breit. Er ist einen Meter hoch. Dritter, überziehe den Altar mit reinem Gold. Auch die Wände und die Ecken brauchen Gold. Mache einen Kranz aus Gold darum. Vierter, mache zwei goldene Ringe an die Seiten. Stecke Stangen durch die Ringe. So kann man den Altar tragen. Fünfter, mache die Stangen aus Akazienholz. Überziehe auch die Stangen mit Gold. Sechster, stelle den Altar vor den Vorhang. Dort ist die Kiste mit Gottesgesetzen. Dort will ich mit dir sprechen. Siebter, Aaron soll jeden Morgen guten Weihrauch darauf verbrennen. Er macht das, wenn er die Lampen pflegt. Achter, auch am Abend soll Aaron den Weihrauch verbrennen. Das soll man immer für Gott tun. Neunter, benutzt keinen anderen Weihrauch auf diesem Altar. Bringt dort keine anderen Opfer oder Getränke dar. Zehnter, einmal im Jahr macht Aaron den Altar rein. Er benutzt dafür das Blut vom Opfer. Das ist sehr heilig für Gott. Elfter, Gott sprach wieder zu Mose. Zwölfter, zähle alle Männer von Israel. Jedermann gibt Gott ein wenig Geld. Dann passiert ihnen nichts Schlimmes beim Zählen. 13. Jedermann gibt ein halbes Silberstück. Das ist ein Geschenk für Gott. 14. Alle Männer ab 20 Jahren müssen dieses Geld geben. 15. Reiche geben nicht mehr und Arme geben nicht weniger. Alle geben ein halbes Silberstück für ihr Leben. 16. Nimm das Geld von den Israeliten. Benutze es für die Arbeit am heiligen Zelt. Gott wird dann an sein Volk denken. 17. Gott sprach zu Mose, mache ein Becken aus Kupfer. Auch der Fuß soll aus Kupfer sein. 18. Stelle das Becken zwischen das Zelt und den Altar. Fülle Wasser hinein. 19. Aaron und seine Söhne waschen dort ihre Hände und Füße. 20. Sie müssen sich waschen, bevor sie in das Zelt gehen. Sonst müssen sie sterben. Auch beim Altar müssen sie sich waschen. 21. Sie waschen Hände und Füße, damit sie nicht sterben. Diese Regel gilt für immer für Aaron und seine Familie. 22. Gott sprach weiter zu Mose. 23. Nimm gute Gewürze. Nimm 5 Kilo Myrrhe und halb so viel Zimt. Nimm auch 2,5 Kilo Kalmus. 24. Nimm 5 Kilo Cassia und 4 Liter Olivenöl. 25. Mache daraus ein heiliges Öl. Ein Fachmann soll es mischen. Es ist ein besonderes Öl. 26. Bestreiche damit das heilige Zelt und die Kiste mit den Gesetzen. 27. Bestreiche auch den Tisch, den Leuchter und den Altar für den Weihrauch. 28. Bestreiche den Altar für die Brandopfer und das Becken mit seinem Fuß. 29. Mache alles heilig. Wer diese Dinge berührt, muss auch heilig sein. 30. Bestreiche auch Aaron und seine Söhne mit dem Öl. Dann können sie als Priester für mich arbeiten. 31. Sagt den Israeliten, dieses Öl ist nur für Gott. Das gilt für alle Zeiten. 32. Gießt es nicht auf normale Menschen. Mischt kein Öl auf die gleiche Weise für euch selbst. Es ist heilig. 33. Wer solches Öl nachmacht, gehört nicht mehr zum Volk. Wer es Fremden gibt, muss gehen. 34. Gott sagte zu Mose, nimm verschiedene Gewürze und reinen Weihrauch. Nimm von allem die gleiche Menge. 35. Mache daraus guten Weihrauch. Mische ein wenig Salz dazu. Er soll rein und heilig sein. 36. Mahle einen Teil davon zu feinem Pulver. Lege es im Zelt vor die Kiste mit den Gesetzen. Dort treffe ich dich. 37. Macht diesen Weihrauch nicht für euch selbst nach. Er gehört nur Gott. 38. Wer diesen Weihrauch zum Riechen nachmacht, gehört nicht mehr zum Volk.